Als der Igel zu Hause war, hat er ganz aufgeregt seine Frau gerufen. Mamali, Mamali, wo bist du? Komm geschwind! Nein, bleib dort, wo bist du. Leg geschwind ein Gewändchen von mir an und komm mit mir in den Garten raus. Was ist auch los, Papli? Wo brennt's? Nein, nein, es brennt nie nicht, Mamali. So sag mir schnell, Papli, warum muss ich mich anlegen? Los, ich habe mit dem Hals ein Wettrennen abgemacht. Da musst du unbedingt dabei sein. Und wenn ich gönne, komme ich in 5 Lieber und ein Fläschchen Schnaps über. Ja, aber Papli, da hast du aber etwas Dummes abgemacht. Du bist ja nicht ganz gescheit. Der Hase ist doch viel schneller als du. Lass mich nur machen, Mameli. Misch dich nicht in Mannensachen ein. Ich weiss, was ich tue. Leg dich jetzt da und komm mit. Ja, nur so dann, Papli. Frau Igel hat sich angelegt und ist mit dem Herr Igel zum Höröpfelacher rausgegangen. Unterwegs hat er ihr alles ganz genau erklärt. Pass jetzt gut auf, Mameli. Ja, Papli. Siehst du dort den Herröpfelacher? Ja, Papli. Dort machen wir das Wettrennen. Ich renne in der ersten vorne und der Hass in der zweiten. Ja, und was muss ich denn machen, Papi? Bis jetzt ruhig und lass gut zu. Du versteckst dich am Ende meiner vorne. Und wenn der Hass zu rennen kommt, musst du nur rufen. Ich bin schon da! Hast du verstanden, Mameli? Ja, Papi, ich habe es verstanden. Was beim Höröpfelacher gewesen sind, hat sich Frau Igel in der vorne versteckt und der Herr Igel ist ganz übermütig ans andere Ende der vorne gebeindet. Dort hat der Hass schon gewartet. So, wenn wir das Wettrennen starten, oder hast du es etwas anders überlegt? Ja, nein, Herr Hass, ich bin parat. Gehen Sie noch in Ihre Fuhren. Von mir aus können Sie ein Startzeichen geben. Also gut. Ich zähle auf 3 und dann geht's los. 1, 2... Halt, noch ein Moment. Ich habe noch Startschwierigkeiten. An meiner Fußsohle klebt noch Dreck. So, jetzt ist gut. Bereit? Bereit. 1, 2... Halt, halt, noch ein zweites Moment. Ein Regenwurm ist in meinem Startloch. Der ist mir im Weg. Gut. Bereit? Bereit. 1, 2... Halt, die Sonne blendet mich. Ich muss ein bisschen anders herstehen. Los, Igel, lass deine Späßchen jetzt ziehen. Oder hast du etwas Gefühl? Du könntest mich mit deinem Nervenkrieg aufregen. Bereit? Also zum letzten Mal. 1, 2, 3. Und so hat das Rennen angefangen. Wie der Blitz ist der Hass ab und davon. Der Igel ist aber nur ein paar Schritte gerannt und dann hat er sich in seinen Fuhren versteckt und hat gelacht. Wie der doch rennt, der ist im Schuss. Doch Kugel ist der grösser Genuss. Ich warte gemütlich da am Start. Juhu, der Hase hat den Bart. Wenn der doch wüsste, dass meine Frau dort erwartet, der wird blau. Vor Ärger kehrt sie wieder um. Der Hase sind ein bisschen dumm. Der Hase ist gerannt und gerannt. Und als er am Ende von seiner Bahn war, hat Frau Igel den gleichen da, wie wenn sie rennen würde, und hat gerufen: Ägi, bist du da? Was, du bist schon am Ziel? Das geht nicht mit den rechten Dingen zu und her. Der Hass hat natürlich nicht gemerkt, dass Frau Igel das letzte Stückchen gerannt ist. Ja, sie hat halt dem Herr Igel aufs Töpfchen geglichen. Der Lauf gilt nicht, der Lauf gilt nicht. Wir müssen den Lauf nochmal wiederholen. Also, 1, 2, los! Wie der Beißwind ist der Hass zurückgerannt. Frau Igel aber hat sich wieder versteckt und hat sich ins Pfötchen gelacht. Und der Hass hat gekeucht und als er wieder zurück war, hat der Herr Igel gerufen: Kuckusli, ich bin schon da! Das ist ein Bschiss, das ist ein Bschiss, wir müssen nochmal rennen. Ja, meinetwegen, Herr Hass, von mir aus können Sie noch manchmal rennen. Achtung, ich zähle 1, los! Der Hass ist 73 Mal gerannt und jedes Mal haben die Frau Igel oder der Herr Igel gerufen: Ägi, ich bin schon da! Kuckusli, ich bin schon da! Beim 74. Mal hat der Hass nicht mehr mögen. Zmitz im Acher ist er erschöpft zusammengesackt und ist tot liegen geblieben. Der Igel aber hat sich den versprochenen Preis genommen und ist zufrieden mit seinem Fraueli heimgegangen. Übrigens, seither hat sich kein Has mehr getraut, mit dem Igel ein Wettrennen zu machen. Und die Moral von unserem Märli, lach nicht über Igel, Bärli. Ihre Beine sind kurz und krumm, aber Igel sind nicht dumm. Zweitens merkt ihr ganz genau, wo die Heiraten nehmen Frau, wo eine Frau ist und das Gerät, und wenn möglich gleich aufzählt. Drittens,